Yeah. Lächerlich ist die Haftstrafe bei einer Raubkopie. Vergewaltiger bekommen genauso viel. Es heißt nur, der Versuch ist schon strafbar. Und bei Kinderschändern ist der Besuch noch empfangbar. Sag mir, wo ist hier der Sinn? Wie soll man dahinter stehen, wenn man es gar nicht will? Aber es wird so gemacht, weil der Staat es sagt. Wir sind Roboter, Sklaven des Vaterstaats. Aber nicht mit mir, nicht mit uns. Wird das Volk nach ihrer Meinung gefragt? Nein, und warum? Wir sind eine Demokratie, keine Diktatur in einem Rechtsstaat. Doch ich sehe davon keine Spur. Ich weiß nur, dass alles korrupt ist. Sie wollen, dass wir nachgeben, doch mit uns nicht. Wir wollen nicht mehr tun, was man uns sagt. Und dann äußert man sich und wird im Nu untersagt. Paragraphen überall in unserem Land. Straftaten überfallen unser Land. Maßnahmen verwalten unser Land. Vaterstaat muss hinhalten in unserem Land. Paragraphen überall in unserem Land. Straftaten überfallen unser Land. Maßnahmen verwalten unser Land. Vaterstaat muss hinhalten in unserem Land. Ah, wir leben in einem Staat, wo Täter Rechte haben. Bei falschem Gewahrsam die Justiz noch verklagen. Vor Gericht sieht man keine Spur von Reue. Die Strafverteidiger appellieren, weiter zu leugnen. Jedes Gesetz, jedes Recht, ein Widerspruch. Lebensrecht, alles Fake, es ist wieder nur ein Versuch, der kläglich versagt. Wie mit der Steuersenkung jedes Jahr. Ich frag mich, wieso ich eigentlich noch wählen gehe. Wenn doch sowieso jeder von euch mir dasselbe erzählt, dass sie alles besser macht, besser als der Vorgänger. Wir wollen sie wählen, dann haben wir keine Sorgen mehr. Alles Show. Alles Lügen, sie machen uns was vor, der Landtag ist die Bühne. Die Steuern sind der Eintritt und die Mitgliedschaft. Doch die Leute bereuen nichts, weil jeder mitmacht. Verschließen ihre Augen vor den Tatsachen, sind nicht bereit, ihren Traum wahrzumachen. Ich wünsch mir, dass die Gesellschaft endlich aufwacht, dass sie gemeinsam und jeder von euch einen Traum hat. Paragraphen überall in unserem Land. Straftaten überfallen unser Land. Maßnahmen verwalten unser Land. Vaterstaat muss hinhalten in unserem Land. Paragraphen überall in unserem Land. Straftaten überfallen unser Land. Maßnahmen verwalten unser Land. Vaterstaat muss hinhalten in unserem Land.